Dina als Favorit. Gegen ihn treten 7 Bewerber an. Gewählt wird außerdem ein neues Parlament. Wahlberechtigt sind 7 Millionen Einwohner. Erste Ergebnisse werden morgen erwartet. Das Wetter. Wechselhaft mit Schauern bei 9 bis 14 Grad, morgen ähnlich wie heute. Die weiteren Aussichten am Dienstag: nachlassende Schauerneigung, Temperaturen 11 bis 17 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 16 Uhr. Deutschlandfunk, 15.05 Uhr, die Verkehrslage. Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Hamm-Üntrop und Beckum nach 2 Unfällen gesperrt. Zurzeit 3 Kilometer Stau. A4 Görlitz Richtung Dresden zwischen Ohorn und Ottendorf-Okrilla 3 Kilometer Stau nach einem Unfall auf der rechten Fahrspur im Baustellenbereich. Und A8 München Richtung Stuttgart zwischen Dasing und Friedberg mehrere Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Rock etc. I'm not a guitar legend. Ich bin keine Gitarrenlegende. Too young for that. Dafür bin ich zu jung. Im Alter von 12 Jahren spielte Smoking Joe Bonamassa, wie er sich damals noch nannte, zum ersten Mal mit B.B. King. You know, the thing about it is, I just make music for who I think my fans will. Ich möchte Musik machen, die mir und meinen Fans gefällt. Ich schreibe jetzt nicht darauf hin, einen Hit zu landen. Der Spagat zwischen Blues-Tradition und dem Mainstream-Radio. Ja, hat sich alles verändert. Ich habe meine Gitarrenanlage minimiert, so wie das ganze Setup. 39 Jahre alt, davon seit 25 im Musikbusiness hyperaktiv. Sie hören Rock etc. Zwischen Mainstream, Spielkultur und Bluesgefühl. Der amerikanische Gitarrist Joe Bonamassa. Eine Sendung von Tim Schaun. Joe Bonamassa ist ein Phänomen, was seine Karriere betrifft, seine Arbeitswut, sein Talent, seinen Fleiß. Um die 250 Tage im Jahr ist der Gitarrist und Sänger unterwegs, zur Hälfte je in den Vereinigten Staaten und Europa. Besonders Deutschland und England sind ein guter Marktplatz für ihn und seine Musik. Inzwischen ist er regelmäßig im Frühjahr und im Herbst für 10 bis 15 große Shows hierzulande anzutreffen, zu bestaunen. Der Anfang. Angefangen hat es ganz typisch. Geboren Anfang Mai 1977 im kleinen Örtchen New Hartford im Bundesstaat New York. Sein Vater betreibt einen Gitarrenladen, sodass Joe, 4 Jahre alt, eine kleine Kindergitarre in die Hände bekommt und kaum mehr weglegt. Dazu hört er durch seine Eltern vor allem britischen Bluesrock. Für einen Amerikaner ein ungewöhnlicher Weg, sich über britische Künstler dem Blues zu nähern, doch von dort ist der rückwärtsgewandte Blick nach den Einflüssen der Britblueser nur konsequent. Als ich damals zum ersten Mal Blues aus England hörte, war ich wie elektrifiziert. Und dann habe ich mich gefragt, was hat diese Jungs wie etwa die Jeff Beck Group, Eric Clapton and Cream, John Mayall and the Bluesbreakers damals inspiriert? Wer waren ihre Vorbilder? Und ich stieß dann auf Muddy Waters, Howlin' Wolf, die drei Blues Kings und unter anderem auch Robert Johnson. Also habe ich die traditionellen Blues-Schuhe angezogen und bin zurückgelaufen. Ich war ja eigentlich immer mehr ein Blues-Rocker, mehr Rock als Blues. I fell in love with the blues again on that tour. Es treten also die amerikanischen Blues-Ikonen Muddy Waters, Robert Johnson, Freddie, Albert und B.B. King auf den Plan. B.B. King wird in Bonamassas Karriere unter vielen berühmten Namen noch eine wichtige Rolle spielen. Als 12-Jähriger spielt Joe Bonamassa bereits so gut Gitarre, dass eben der Blues-Übervater B.B. Joe in seinem Vorprogramm auftreten lässt. Einen besseren Turbo für eine Karriere gibt es kaum. Ende der 80er Jahre ist der Blues gerade in den Vereinigten Staaten wieder mal auferstanden. Stevie Ray Vaughan, aber auch B.B. King haben dafür gesorgt. Und Joe ist nicht der Einzige. All die Wunderkinder, die bei B.B. über die Bühne liefen, sind noch heute im Musikbetrieb tätig. So auch Derek Trucks oder etwa Kenny Wayne Shepherd. Aber Joe Bonamassa ist inzwischen der Blues-Primus. Der stieg 1994 in eine Band ein, in der er der einzige nicht prominente Sohn war, Bloodline. Der Sohn von Miles Davis spielte Schlagzeug, der von Dawes Robbie Krieger Rhythmusgitarre und Barry Oakley Jr., Sohn eines Allman Brothers, war singender Bassist. Joe Bonamassa spielte ausdrucksstarke und flüssige Soli, doch trotz des gerade gehörten Hits Stone Cold Hearted war die Band Bloodline bald Geschichte. Nicht aber der Ehrgeiz des zu dieser Zeit noch etwas speckigen Burger Kids mit der Baseballmütze Joe Bonamassa. Der spielte einfach weiter, immer wieder mit prominenten Vertretern des amerikanischen Bluesrocks. Live bekomme ich die Reaktionen der Fans so schön unvermittelt mit. Sobald ihnen etwas gefällt, johlen sie. Bonamassa spielt also schon damals Konzert um Konzert und schärft so seine Sinne dafür, was beim Publikum ankommt. Gitarrensoli, die im Bluesrock längst noch nicht so verfemt oder igitt sind wie in der Popmusik. Im Jahr 2000 bringt er sein Solo-Debüt heraus, zum Teil enthält es Coverversionen, so auch das Titelstück A New Day Yesterday aus der Feder von Jethro Tull. Und wieder grüßt Großbritannien musikalisch. 2002 folgt So It's Like That, ein Album nur mit Eigenkompositionen, das es an die Spitze der US-Blues-Charts schafft. Anschließend bringt Bonamassa das erste Live-Album heraus, sowie weitere Studioproduktionen. Und als es bereits ganz ordentlich für den immer noch sehr jungen Künstler läuft, trifft er eine weitsichtige Entscheidung. Zusammen mit seinem Manager Roy Wiseman gründet er 2002 eine Firma, die fortan die eigenen Tourneen organisiert und auch Alben herausbringt. Die Folge: künstlerische Kontrolle bis ins letzte Detail sowie Unabhängigkeit in der Vermarktung. Und ganz nebenbei bleibt vom Umsatz auch mehr hängen. Beim nächsten Album trommelt Jason Bonham, der Sohn des legendären Led Zeppelin-Schlagzeugers. Und You and Me wird ebenso wie das folgende Slow Gin von Kevin Shirley produziert, der auch Aerosmith oder die Heavy-Metal-Titanen Iron Maiden zu seinen Kunden zählt. Ab diesem Jahr, ab Slow Gin, ist Joe Bonamassa Big Business. Nun hat er sich in der gesamten Blues-Rock-Welt einen großen Namen erspielt. erarbeitet. Der Titelsong mit den charakteristischen ersten Keyboardnoten ruft bis heute bei jedem seiner Konzerte Jubel hervor. Es ist sein Durchbruch, der wie so oft im Gitarrensolo mündet. Well, I feel like I'm drifting. Joe Bonamassa mit Slow Jim, einem Song, der kunstvoll auf ein Gitarrensolo hingeschrieben wurde. Es sind immer wieder die langsamen Bluesstücke, die reichlich Raum für lange Soli mit kraftvollem Gitarrenton bieten. In sie packt Bonamassa alles hinein, was 6 Saiten auf 22 Bünden hergeben. Gefühlvolles Saitenziehen, schnelle Läufe bis hin zum heftigen Shredding. Vor allem aber hat er mit den schier endlos Sustain bietenden Gibson Les Pauls seine Stimme gefunden. Er verleugnet dabei seine britischen Blues-Einflüsse nicht, aber er hat sie eben transzendiert und weiterverarbeitet. Und da hat er seine speziellen Vorstellungen. Wie die allermeisten Instrumentalkünstler suchen auch Gitarristen nach ihrem Ton, der aus dem Kopf über die Finger der richtigen Gitarre über das richtige Kabel in den besten Gitarrenverstärker fließen soll. Zu viele Faktoren also, die den Ton beeinflussen. Mancher Gitarrist verbringt mehr Zeit nach der Suche als mit dem Spiel. Jeder hat seinen spezifischen Ton im Kopf. Man weiß eben, wie man gerne klingen möchte. Aber es war schwierig für mich, das umzusetzen. Ich musste ehrlich zu mir sein und sagen, nein, das ist es noch nicht. Dann habe ich weitergesucht und weitergesucht. Und jetzt scheine ich bei mir angekommen zu sein. Man muss ehrlich zu sich sein. Das macht dann den großen Unterschied. Der Durchbruch. Tell 'em why I'm gone. Take this hammer, carry it to the captain. Tell 'em I'm going home. I don't want your cold iron shackles round my leg. I don't want your cold iron shackles round my leg. John Henry won't kill me no more. Give me the hammer that killed John Henry, 'cause it won't kill me. Give me the hammer that killed John Henry, 'cause it won't kill me. John Henry in the battle of innocent saints. I'm going home. Take this hammer, carry it to the captain, tell him why I'm gone. I'm a wanted man with the captain. I'm a wanted man in the shackles. I'm a wanted man in the shackles. I'm a wanted man who killed John Henry. Der internationale Durchbruch, auch außerhalb der zwar nicht so kleinen, aber eben doch begrenzten Blueswelt, kommt mit dem Album The Ballad of John Henry im Jahr 2009. Wieder enthält es einige Coversongs, aber eben auch das Titelstück, das Bonamassas Sound neu definiert und irgendwo zwischen Blues bis härterem Rock, aber teilweise auch mit Popmelodien einordnet. Und tja, das gehört zu seinem Kosmos dazu, Gitarrenarbeit. Entsprechend heterogen ist nun das Publikum, das seine Konzerte besucht oder CDs oder DVDs kauft. Bonamassa ist Mainstream. Aber dennoch hadert er. Er spiele eben für die Eltern dieser Kids, die bei den Black Keys vor der Bühne stehen. Aber dies ist vielleicht auch Jammern auf enormem Niveau. Denn die Eltern der Kids sind gut betucht, können und wollen sich Bonamassa-Produkte und Konzertkarten ab 100 Euro leisten. Durch den Erfolg also ist Joe Bonamassa unabhängig. Und er klingt auch so. Anstatt den ewig gleichen 12-Takte-Blues zu reproduzieren, ist mal ein Album auf einer griechischen Insel aufgenommen oder von Nashville-Songschreibern durchkomponiert. Er mietet die Royal Albert Hall, spielt dort ein Konzert, bei dem auch Eric Clapton für einen Song auftaucht und verkauft die dort gefilmte DVD, für die er dann eine goldene Schallplatte überreicht bekommen wird, für 25.000 in Deutschland verkaufte Exemplare. Kurz darauf, während eines Auftritts 2012 in Essen, hält Bonamassa auf der Bühne eine für ihn ungewöhnlich lange Ansprache. Er sei nun, erzählt er mit dem Timing eines Komikers, seit weit über 20 Jahren im Business, habe damals 13 Alben als Solokünstler veröffentlicht, aber einen Hit habe er noch nie gehabt. Und auch sein nächstes Album werde garantiert keinen Hit enthalten. Aber heute habe er das hier bekommen, sagt es und hält die goldene Auszeichnung triumphierend wie ein Gladiator auf der Bühne in die Höhe. Das Publikum johlt. Someone gonna mistreat you. You've been laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. You've been laughing, pretty baby. Someday soon you're gonna be crying. For the road of the road, you'll find out I'm gonna lie. Bühne behält er konsequent seine Sonnenbrille auf. Er spricht, wenn er nicht gerade eine goldene Schallplatte überreicht bekommen hat, relativ wenig mit den Zuschauern im Saal, reiht mitunter Song an Song, bis er dann doch mal kurz eine Ansage macht. Was Bonamassa zu sagen hat, das drückt er mit seinen Gitarren aus. Und Gitarren, der Plural, trifft es hier wirklich, denn er wechselt seine Instrumente live ebenso konsequent wie Lady Gaga die Outfits. Auch Interviews gibt er nicht allzu gerne. Er tut es, weil er es tun muss. Im 20-Minuten-Takt werden Journalisten, angetrieben von knarzendem Funkgerät des Tourmanagers, in die Garderobe des Künstlers gescheucht. Dort findet man dann einen Musiker, der sich auf einer edlen, weil alt und teuren Fender-Gitarre aus den 1950er Jahren warm spielt. Ein kleiner Verstärker steht weit aufgerissen im geschlossenen Schrank. Bonamassa grinst, er ist in seinem Element. Gitarrensafari, die Sammelwut. Joe ist ein manischer Gitarrenjäger. Er kauft die alten Modelle der Fender Strats oder Gibson Les Pauls mit Vorliebe. Eigentlich kauft er alles. Gut 250 älteste und edelste, seltenste Gitarren hat der 39-Jährige in seinem Bonaseum zu Hause angehäuft. Diese gigantische Gitarrenauswahl dürfte weltweit ihresgleichen suchen. Die Vintage-Gitarrenhändler der Welt jedenfalls dürfen sich freuen, wenn Joe Bonamassa in die Stadt kommt und auf, so nennt er es selbst, Gitarrensafari geht. Fotos davon zeigt er gerne in den sozialen Netzwerken vor, alleine bei Facebook folgen ihm 2,5 Millionen neidische Blicke. Als Investment sind alte Elektrogitarren aber auch eine gute Idee, denn billiger werden sie nicht mehr. Dazu trägt nicht zuletzt Joe selbst bei. Er besitzt unter anderem Fender Stratocasters der ersten Jahrgänge oder gleich mehrere Exemplare der kultisch verehrten Gibson Les Pauls von 1958 bis 60. Der US-Hersteller wiederum hat ihm einige Modelle gewidmet. Schließlich ist Joe ein hervorragender Multiplikator. Joe ist Fachmann, Sammler und er spielt diese alten Instrumente. Neben dem sehr eng getakteten, aber immer wiederkehrenden Rhythmus aus Album, Tour, DVD und wieder dem nächsten Album hat sich Joe Bonamassa seit einiger Zeit ein neues Arbeitsfeld erschaffen. Die Motto-Shows. Anfang 2015 erschien der Mitschnitt seines Konzerts Muddy Wolf at Red Rocks. Auf der legendären Open-Air-Bühne in der Nähe von Denver im US-Bundesstaat Colorado spielte der unermüdliche Songs der Blues-Ikonen Muddy Waters und Howlin' Wolf. Im Song Can't Be Satisfied legt Joe Bonamassa bei seinem Solo alles hinein. Er spielt mit tollem Ton so auf den Punkt, dass es auch die Blues-Legende Reese Winans an der Hammond-Orgel mitreißt. Und der war immerhin schon in der Band von Stevie Ray Vaughan. I'm traveling all the way. Ton hat der begnadete Spieler längst gefunden. Nun also wurde es Zeit, an seiner Gesangsstimme zu arbeiten. Ich habe mich einer kleinen Operation unterziehen müssen, denn Ärzte haben mir gesagt, dass ich mir wohl früher mal die Nase gebrochen haben muss. Das muss beim Fußballspielen passiert sein. Als ich 8 oder 9 Jahre alt war, bekam ich einen Ball ins Gesicht. Das ist jetzt fast 30 Jahre her. Aber so lange laufe ich nun schon mit einer kaputten Nasenscheidewand herum. Mein Arzt gab mir also diese Nasenpflaster, die auch Leute tragen, die nachts Probleme mit der Atmung im Schlaf haben, und sagte, probier das mal. Mit diesen Streifen auf der Nase habe ich das Album eingesungen. Die OP kam erst danach. Während der Aufnahme habe ich bemerkt, dass ich damit viel einfacher, unangestrengter singen kann. Und dazu noch fast eine Oktave höher. 30 Jahre lang bin ich also mit einer gebrochenen Nase herumgelaufen. Da Mardi Wolf at Red Rocks so gut lief, folgte die Three Kings Tour, die er allerdings nur in den USA aufführte. Ein Programm, das den drei Blueskönigen Albert, Freddie und seinem im Mai 2015 verstorbenen Mentor BB gewidmet war. Dieses Jahr folgt dann ein Programm namens British Blues Explosion, wo er Musik seiner Helden Clapton, Beck, Jimmy Page spielen wird, unter anderem beim North Sea Jazz Festival in Rotterdam Anfang Juli diesen Jahres. Doch auch die äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Sängerin Beth Hart geht in die nächste Runde. Außerdem wurde gleich noch verkündet, dass die Supergruppe Black Country Communion mit Sänger und Bassist Glenn Hughes, Trommler Jason Bonham und Keyboarder Derek Sherinian neu aufgelegt wird, obwohl die erfolgreiche Formation 2013-2014 im Streit auseinanderging. Joes Zeitplan sei einfach lächerlich, giftete Sänger Glenn Hughes damals gekränkt hinterher. Daran zumindest hat sich bislang eigentlich nichts geändert. Let me make it understood. And I'm sure I put my Dann gibt es ja außerdem noch das Instrumentalprojekt Rock Candy Funk Party, das auch schon zweimal im Studio war. Haben wir noch etwas vergessen? Ja, Joe Bonamassa fährt neuerdings im Februar gerne auf Blues Cruise, eine dreitägige Party zusammen mit Fans und anderen prominenten Musikern auf einem Kreuzfahrtschiff. Oder er engagiert sich in der Blues at Schools Bewegung und versucht Schulkindern die blauen Töne beizubringen oder er stiftet Instrumente. Ziemlich viel also für bloß eine Karriere. Zwölf Studioalben hat er bislang veröffentlicht, etliche Liveplatten, DVDs, dazu einige tausend Konzerte gespielt, ein unermüdlich, ein wie besessenes Leben für die Musik. Wer in Los Angeles abends zum Beispiel im Club Baked Potato sitzt, der kann erleben, dass ein knapp 40-jähriger blonder Mann in Jeans und mit Baseballmütze angeschlurft kommt. Er wird einen Gitarrenkoffer dabei haben, in dem vermutlich eine etwa 200.000 Dollar teure Gitarre steckt. Bonamassa wird diese Gitarre dann herausholen, zu seinen Kumpels Kirk Fletcher und George Smith auf die Bühne hüpfen und einfach spielen. Vor 50 oder 200 Zuschauern. Übermorgen spielt er dann wieder vor 2500 oder 5000 Menschen oder in einem Tonstudio. Joe Bonamassa muss einfach spielen. Das war Zwischen Mainstream, Spielkultur und Bluesgefühl, der amerikanische Gitarrist Joe Bonamassa. Eine Sendung von Tim Schauen. Auch diese Ausgabe von Rock etc. können Sie, wie die meisten Musiksendungen im Deutschlandfunk, 7 Tage auf unserer Internetseite nachhören. Deutschlandfunk Programmtipp. Die Wochenvorschau. Die Codes der Straße kotzen mich an. Die Poser und Aufschneider kotzen mich an. Ich bin durch mit Möchtegern-Gangstern. Das Hörspiel am Dienstag erzählt von einem, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich habe nie die Möglichkeit gehabt, darüber nachzudenken, was ich will. Halim entscheidet, dass Überleben kein Leben ist. Und irgendwann denkst du, dass du die anderen vor dir schützen musst. Aber dann frage ich mich wieder, warum hat nie jemand mich beschützt? Mit John Miltons Buch Paradise Lost geht er auf die Wanderschaft. Er will herausfinden, ob auf ihn noch etwas anderes wartet als der Tod. Ist mir egal, wo mich das hinführt. Hauptsache, da bin ich ein anderer. Er trifft auf Lynn. Vielleicht solltest du dazu lieber nicht nur Milton befragen. Wen sonst? Am Ende entwickelt sich eine Dreiecksgeschichte, die von der Hölle der Einsamkeit erzählt. Das verlorene Paradies. Am Dienstag um 20.10 Uhr. Laien sind nach dem Kirchenrecht unmündige Schafe. Vor rund 100 Jahren haben die unmündigen Schafe ein Forum ins Leben gerufen, auf dem sie den Ton angeben können. Den Katholikentag. Also wir machen jetzt das, was Sozialisten, Liberale, Arbeiter, alle möglichen Leute können, um in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, in der Politik für die Rechte und die Werte, für die Katholizismus steht, einzutreten. Zum 100. Katholikentag, der Ende Mai in Leipzig stattfindet, hören Sie am Mittwoch eine Sendung über die katholischen Laien in Deutschland. Um 20.10 Uhr. Am Wochenende wurde in Nürnberg ein Aquarellbild von Adolf Hitler versteigert. Für unglaubliche 130.000 Euro wechselte das Bild den Besitzer. Weil er selbst ein Künstler ist. Der Handel mit Nazi-Kitsch und Kriegsgerät floriert. Was ist daran so faszinierend? Die Faszination hat, glaube ich, auf der einen Seite etwas zu tun mit dieser Bewunderung der vermeintlichen Omnipotenz der Nazis. Panzer, Pferde, Patrioten. Ein Feature über eine zweifelhafte Leidenschaft. Das ist schon eine sehr verschlossene Szene, die sich also auch nicht gerne öffnet. Freitag um 20.10 Uhr. Das verlorene Paradies. Hörspiel, Dienstag, 20.10 Uhr. Zwischen Revolution und Resignation, katholische Laien in Deutschland. Aus Religion und Gesellschaft, Mittwoch, 20.10 Uhr. Panzer, Pferde, Patrioten. Der unheimliche Reiz von Nazi-Kitsch und Kriegsgerät. Das Feature, Freitag, 20.10 Uhr. Deutschland.